Bist du mutig? Dann solltest du so schnell wie möglich mit deinem Team Fehlermeetings machen. Wie das geht und wie du dadurch dein Unternehmen optimierst, erfährst du in dieser Folge. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Die Angst, einen Fehler zu begehen, ist allgegenwärtig. So werden wir doch von klein auf darauf getrimmt, nur keine Fehler zu machen. Denn Fehler machen nur Loser, wird uns eingetrichtert. Die Folgen sind offensichtlich. Kein Mut, keine neuen Ideen und Absichern ohne Ende. Damit wird viel Energie eingesetzt, die an anderen Orten fehlt. Immer wieder beobachte ich, dass in Unternehmen, in denen Angst vor Fehler allgegenwärtig ist, Mitarbeiter viel Zeit damit verbringen, neue Impulse mit viel Energie zu vernichten. Man hört dann Folgendes: Haben wir schon x-mal gemacht, funktioniert ja eh nicht. Das kann nicht gehen, weil das ist zu riskant. Das wollen unsere Kunden sicher nicht. Das kommt viel zu teuer und können wir uns nicht leisten. Dazu haben wir weder Mitarbeiter noch die nötigen Mittel und so weiter. Oder noch schlimmer, das Denken wird verboten, damit die Untergebenen keine Fehler machen können. Das ist mir in jungen Lehrjahren passiert. Mein Vorgesetzter befahl mir doch tatsächlich nicht zu denken, dafür sei er zuständig. Ich aber wollte denken und nicht nur ausführen. Meine Reklamation auf dem Personalbüro wurde zum Glück erhört. Man warf mich ins kalte Wasser, in der Meinung, dass ich wohl untergehen werde und nachher wieder dankbar nur nach Anweisungen arbeiten wolle. Weit gefehlt. So wurde mir im Alter von 18 Jahren ein großes Projekt übertragen. Ich sollte die komplette Installation einer Brandmeldeanlage in einem neuen Gebäude übernehmen. Diese Herausforderung nahm ich gerne an. Am Abend las ich mich durch die Materie und telefonierte mit Arbeitskollegen, die mich unterstützten. Eine Woche vor dem Endtermin war ich fertig und alles lief. Dieses Beispiel zeigt deutlich, zu was motivierte Mitarbeiter fähig sind. Natürlich passierten während des Projektes, das über 3 Monate ging, Fehler. Doch ich lernte aus jedem Einzelnen und machte es am nächsten Tag besser. Mein kleines Team von 3 Mitarbeitern gab alles. Wir wollten es allen zeigen. Wir hatten ein hohes Maß an Vertrauen, berichteten Fehler sofort, damit alle anderen profitieren konnten. Auch musste ich niemanden motivieren, da alle das Ganze verrückt fanden, aber mit mir unbedingt alles zum Erfolg führen wollten. Und der Spaßfaktor nahm auch täglich zu. Ich glaube, ich muss nicht speziell erwähnen, dass wir alle viele Überstunden gemacht haben, diese aber niemals aufschrieben. Will sich ein Unternehmen nachhaltig entwickeln, sind Fehler unabdingbar. Es kommt jedoch auf die Umstände an, wie Fehler entstehen und ob sie sich wiederholen. Wird den Mitarbeitern das Denken verboten, damit scheinbar keine Fehler gemacht werden, befinden wir uns im Industriezeitalter. Und dies ist bekanntlich vorbei. Wir brauchen mündige Mitarbeiter, die keine Scheu vor Fehlern haben und sich gegenseitig sogar auf Fehler aufmerksam machen wollen, damit das ganze Unternehmen sich stetig verbessern kann. Ich halte es für eine sehr gute Idee, hierzu Fehlermeetings zu organisieren. Dabei kommen einzelne Teams oder das ganze Unternehmen zusammen, monatlich beispielsweise. Dabei stellen alle Mitarbeiter die eigenen 3 gröbsten Fehler des vergangenen Monats vor. Bei 10 Mitgliedern gibt es monatlich also 30 Fehler. Aufs Jahr gerechnet sogar auf 360 Fehler. Jeder Fehler eines Mitarbeiters wird so zum Katalysator für alle anderen. Die Chancen, dass diese Fehler nicht doppelt und mehrfach gemacht werden, steigt enorm. Und nicht zu unterschätzen, die offene Kultur, die jenseits von Angst und Druck vorherrscht. Ein idealer Nährboden für Innovationen und kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Meiner Erfahrung nach ist eine solche Unternehmenskultur für neue Mitarbeiter nicht einfach. Die meisten brauchen etwas Zeit, um das Vertrauen zu gewinnen. So wird anfänglich nicht gerne zugegeben, dass einem dieser oder jener Fehler unterlaufen ist. Man streitet ab, verheimlicht oder schiebt gar den anderen die Fehler zu. In diesem Fall eignen sich auch anonyme Plattformen sehr gut, wie sie beispielsweise im Gesundheitswesen schon recht gut etabliert sind. Dort können Mitarbeiter eines Spitals anonym ihre Fehler elektronisch kundtun, damit die Verantwortlichen die Prozesse anpassen, Schulungen durchführen und so ihre Qualität messen und verbessern können. Wie sieht deine Fehlerkultur aus? Gelingt es dir, deine eigenen Fehler dem Team zu erzählen? Denn damit beginnt die wichtige Reise zu einer guten Fehlerkultur. Sobald du diese vorlebst, werden sich auch andere Mitarbeiter anschließen. Am besten leitest du anfänglich solche Fehlermeetings und machst folgende Spielregeln klar. Nichts persönlich nehmen, denn es geht einzig und allein darum, zukünftige Fehler zu eliminieren. Fragemaßnahmen sollten ergriffen werden, wenn jemand mehrere Male den gleichen Fehler macht, obwohl dieser Fehler klar deklariert wurde. Emotionen werden beiseite geschoben, alle sollen sachlich bleiben und die ganze Kette von Abläufen, welche zum Fehler geführt hat, vor Augen haben. Dazu ernennst du eine verantwortliche Person zum Fehlerchef. Diese Person hat die Aufgabe, vergangene Fehler zu dokumentieren, am besten elektronisch im Intranet, zu dem alle Mitarbeiter Zugang haben. Eine gute Gliederung hierfür ist: Kurzbeschreibung des Fehlers, wie es dazu kam, Auswirkungen in der ganzen Kette und wie mit diesem Fehler in Zukunft umgegangen werden kann. Es sollen dabei keine Namen abgespeichert werden, sondern lediglich die Fehler. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.